Komm, lass uns starten, ich glaube, es geht schon wieder los. Alles folgenfrei, dich zu lieben ist Wahnsinn. Hab tausende und eine Nacht, und das für uns zwei. Egal was passiert, ich träum nur von dir, denn du gehörst zu mir. Ich will mich verlieren, immer wieder mit dir dieses Fieber spüren, denn mein Herz schlägt Schlag. Wunder gibt's immer wieder, ganz da oben, da steht dieser Stern, der deinen Namen trägt. Und jenseits von Eden bau ich dir ein Schloss, denn die Nacht ist jede Sünde wert. Auch wenn Marmorstein bricht, doch ey, ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ich will mich verlieren, immer wieder mit dir dieses Fieber spüren, denn mein Herz schlägt Schlager. Es gibt nichts, was mich halten kann, denn mein Herz schlägt Schlager. Dieses Rasen hält für immer an, nur für den Kick. Pulsschlag auf Glück, die Euphorie macht mich so verrückt, denn mein Herz schlägt Schlager. Es gibt nichts, was mich halten kann. Ich glaube, es geht schon wieder los. Alles folgenfrei, dich zu lieben ist Wahnsinn. Und deshalb singen wir zusammen. Unser Herz schlägt Schlag.